Ich habe eine Idee. Jeder bringt etwas mit zum Essen, dann müssen wir beide nur noch die Getränke kaufen. Ja, gut. Jeder bringt etwas Kleines mit. Kuchen, Kekse, Chips oder so. Und die Getränke kaufen wir ein. Was meinst du? Was sollen wir an Getränken kaufen? Cola, Orangensaft, Apfelsaft, Wasser. Cola, Orangensaft, Apfelsaft und Wasser. Bier? Nein, das dürfen wir sicher nicht. Okay, kein Bier. Und wir bezahlen das vom Klassengeld. Wir haben 50 Euro. Genau. Haben wir denn schon einen Raum? Ich habe schon mit dem Hausmeister gesprochen. Aber der hat gesagt, dass der Theaterraum leider schon besetzt ist. Das ist schade. Und warum machen wir es nicht in unserem Klassenraum? Ich finde ihn nicht so schön. Aber wir können ihn schöner machen. Stimmt. Also, Essen, Getränke, Raum haben wir. Was fehlt noch? Musik. Und? Und das Plakat. Genau. Musik. Wollen wir so richtige Disco-Musik machen? Ja, oder zum Tanzen. Gut, ich kann die Musik organisieren. Ich habe viele CDs und MP3s auf meinem Computer. Okay, dann bleibt nur noch das Plakat. Das mache ich dann heute Abend zu Hause. Gut, und wir können es dann morgen kopieren und aufhängen. Was schreibe ich dann drauf? Blöde Frage. Ort, Zeit, dass jeder etwas zum Essen mitbringt. Die Zeit ist Freitag nächste Woche um 19 Uhr, ja? Oh Gott, da ist ja auch der Mathe-Test. Ach Dirk, mach keinen Stress, das schaffst du schon. Also, ich mach das Plakat bis morgen fertig und in der großen Pause hängen wir es dann auf. Gut, das ist dann alles. Ich denke ja. Dann viel Spaß noch beim Lernen. Bis morgen dann. Okay, ciao. Ciao.